Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Eckbeet. Heute ist Donnerstag, der 31. August 2023. Das Wetter wird etwas schlechter, war heute schon besser. Bisschen Aprilwetter heute. Genau, wir sitzen im Phonodrom und haben wieder Getränke auf dem Tisch. Ja, und zwar geht es eigentlich da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben das letzte Mal alkoholfreies Bier aus Polen probiert und wollten eigentlich nicht aromatisierte Biere probieren, haben dann festgestellt, dass im Kleingedruckten dann doch ein bisschen Aroma drin war. Genau. Aber diesmal kommen die echt aromatisierten Biere, die auch schon so aussehen. Wir haben leider das letzte Mal das Kleingedruckte nicht immer gelesen. Ja. Aber jetzt kommen Biere, die schon vorne auf dem Etikett anzeigen, dass sie Mischgetränke sind, dass sie also tatsächlich aromatisiert sind, und sie zeigen es nicht nur auf dem Etikett an, sondern insgesamt, also das eigentlich alle drei Biere, die wir haben, da sieht man schon an der Flasche, dass das kein typisches Bier ist. Genau. Und wir haben 6 Stück, was wir heute probieren, und waren vorhin ein bisschen ratlos, welche Reihenfolge wir sie nehmen. Ja, aber da gibt's keine Reihenfolge, denn ich meine, was willst du da sagen? Was ist geschmacksintensiver? Mango, Rhabarber, das hängt ja auch davon ab, wie es ausgestaltet ist. Ja. Eistee. Also ich würde wirklich sagen, wir machen es mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip. Also wir haben jetzt mal 3 hier aus der Kühlung genommen. Das erste ist Mango Ale. Das zweite ist Rhubarb Crush. Das sieht eigentlich gar nicht aus wie ein Bier. Aber steht drauf. Doch, es ist mit Bier. Also es ist tatsächlich so eine Art Mischgetränk. Und dann haben wir Iced Tea IPA. Ja. Das passt eigentlich auch nicht. Und dann steht nochmal drunter Limonka Earl Grey. Genau. Also da bin ich sehr gespannt. Das sieht auch, die Flasche sieht sehr nach Bier aus. Ja. Während die Flasche von dem Rhubarb Crush, hätte ich gedacht, das ist eine Limonadenflasche. Ja. Auch das, was da drin ist, ist halt so ein bisschen rosa Farben. Also tatsächlich erinnert es eher an so Rhabarberlimonade. Ja. Die Mango Ale Flasche ist wieder ein bisschen, geht in Richtung Bier. Aber das Etikett, da ist halt, steht halt ganz dick so eine Mangofrucht drauf. Und dann so, ja, da ist die eine Karte von der Stadt, wo die Brauerei drin ist. Steht da Brovar drauf und Prosnianska ist wohl die Straße, in der die Brauerei ist. Da scheint das Rathaus zu sein. Und dann ist da so ein Laster mit einer riesigen Mangofrucht drauf. Und dann irgendwie noch so ein Mönch. Das soll wie das Bierbrauen erinnern. Keine Ahnung. Da müssten wir noch mal uns ein bisschen informieren über diese Brauerei aus Grodzisk. Genau, Grodzisk, genau. Das ist Wielkopolski. Genau, das ist in der Nähe von Posen, also Poznań. Oh ja. Und das ist die Brauerei. Und ist ein kleiner Ort, wo die Brauerei ist. Das ist da abgebildet, genau, in der Karte. Ich wollte mal gucken, wie alt die Brauerei ist. Ich glaube, die ist auch schon etwas älter. Ja, mit dem Mönch daneben ist es wirklich sehr alt. Also sie ist gegründet worden 1880 wohl. Aber da hatte die Stadt wahrscheinlich noch einen deutschen Namen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Darf. Mit amerikanischen Hopfen steht auch drauf und Orangen und Mangofrucht. Also mit der fangen wir an. Genau. Schön. Ja, also irgendwie ist die Flasche. Sprich dich an, oder? Ist Bier, ist eigentlich so ein bisschen so eine Art Bierflasche, nicht ganz genau das Konzept, aber mit dem Etikett, das Etikett ist einfach schön. Das ist zwar simpel gestaltet, aber mit dieser Straßenkarte drauf, wo der Ort halt abgebildet ist. Also, ja, Grodzisk ist das der Name des Ortes? Genau. Auch Grodzisk. Grodzisk. Genau. Wie hieß der mal auf Deutsch? Müsste ich jetzt mal kurz die Wikipedia fragen. Grodzisk, und da steht das ja dahinter. Grodzisk, so, müssen wir mal gucken, jetzt kommt die polnische Wikipedia, die deutsche. In der deutschen, aber auch in den anderen steht immer der deutsche Name. Also inzwischen glaube ich sogar in der polnischen. Also diese Art, dass man das völlig verbergen muss. Und das ist zwar ja, Geschichte. Über hinweg. Genau. Schreibweise, Ort genau, bla bla bla. Da muss doch da direkt stehen. Ja, du, es steht hier nicht gleich im ersten Abschnitt. Doch, in der deutschen Wikipedia stehen am Anfang die Namensvarianten. Nee, eben, kannst du ja mal gucken. Südwestlich von. Ich guck's mal. Ich gieße gerade das Bier. Ja, okay. Guck's mal, bla bla. Ich gucke jetzt mal Zweiter Weltkrieg, genau. Ja, das ist. Annektiert. So, ich habe das ein bisschen. Also nicht richtig geschüttelt, aber mal umgedreht, ja. Weil es so aussah, man kann das schlecht sehen durch die braune Flasche, dass vielleicht doch unten irgendwie Mango oder was auch immer sich angesammelt hat. Ja, und jetzt, nachdem ich es eingeschüttet habe, relativ wenig Schaum. Ja, auch, Bier. Auch naturtrüb, gell? So ein bisschen nicht gefiltert, oder? Insgesamt ungefiltert naturtrüb, genau. Großperlig eigentlich. Ja. Und ja, es riecht ein bisschen nach Bier. Aber ich finde, Mango kommt gar nicht so durch, oder? Und es, also im Geruch kommt mehr der Biergeruch durch und überhaupt nicht die Mango, das stimmt. Mhm. Jetzt probiere ich mal. Ja. Sehr, sehr leicht. Also es ist ein sehr dünnes Bier. Sehr leicht, es ist sehr dünnes Bier, ja. Nein, ist auch alkoholfrei. Und Mangonote ist so ganz, ganz dezent zum Schluss, aber wirklich sehr dezent. Ganz dezent. Ja, es ist eigentlich mehr ein Bier als jetzt ein Mango-Getränk. Also das ist interessant eigentlich. Also ich würde es als Bier durchgehen lassen und es passt eigentlich mehr zu unseren Bieren vom letzten Mal, die nur so ja im Ansatz oder im Kleingedruckten aromatisiert waren. Auch dieses, also der Mango-Geschmack. Also wirklich ganz zum Schluss, ganz dezent. Ganz zum Schluss und ganz wenig, ja. Also Grodzki Wielkopolski heißt auf Deutsch Grätsch, steht ganz am Anfang. Wo steht es denn? Direkt am Anfang. Hinter der Aussprache. Da oben habe ich es nicht Grätz gesehen. Grätsch, okay. Ich habe gerade, da unten, genau, Geschichte, ja. Ja. Ja. Was sagst du mal sonst vom. Ja. Also, es ist wirklich sehr leicht. Also, ich finde den Mango-Geschmack zu leicht und ich finde, der Aroma-Hopfen ist ein bisschen stark. Also, schmeckt schon sehr bitter. Ja. Es ist eigentlich schon fast ein nordisches Bitterbier. Ja, ich habe jetzt auch, dass es eher fruchtiger ist durch diese Mango. Auch, also weil ja auch so eine riesen Mango auf dem Etikett ist. Ja. Da ich zweimal. Einmal unten in bunt und oben nochmal auf der Karte in dem Lastwagen. Hätte ich, und steht ganz groß, Mango Ale. Ja. Ja, hätte ich mehr Mango-Geschmack erwartet. Also der Mango-Geschmack ist sehr dezent. Also das ist kein schlechtes Getränk. Nee. Auch dadurch, dass es bitter ist, wirkt es auch so ein bisschen wie ein seriöses Getränk. Also die Mango ist unaufdringlich. Also es ist keine Limonade oder so. Es ist wirklich, also für unseren befreundeten Podcast mit den zwei Flaschen ist es nichts. Also es ist wirklich keine Limonade, es ist ein Bier. Also aus dem auf der polnischen alkoholfreies. Ja. Auf der polnischen Homepage, ich habe es mal aufs Deutsche übersetzt, sagen sie extra leicht und saftig, amerikanischer Hopfen und Mangofruchtfleisch. Der Biercharakter soll erhalten bleiben. Ja, ganz deutlich. Ja. Es kommt aber eine fruchtige Sanftigkeit zum Schluss. Ja. Und die kommt sehr dezent. Durch. Genau, ist das alkoholfreie Mango Ale ist ein erfrischendes Bier mit einem tropischen Profil, mit einer kleinen Dosis Mangomark. Passionsfrucht. Seinen Geschmack zu genießen, schenken sie in ein Glas ein, auch wegen des fruchtbaren Bodensatzes, der sich auf dem Flaschenboden absetzt. Genau, habe ich ja versucht herauszubekommen durch das Umdrehen. Genau. Also, die Passionsfrucht ist sogar ein bisschen stärker da als die Mango. Finde ich auch, ja. Also wenn ich das so lese, habe ich auch gedacht, das mit die Mango ist. Die Mango tritt zurück. Zurück, ja. Also das ist eher ein bisschen Passionsfrucht ist also ein bisschen säuerlich. Also Bier mit so einem leichten säuerlichen Geschmack und Passionsfrucht erkennt man auch. Aber Mango, wenn man es weiß, ja, aber ist sehr dezent. Ich hätte jetzt erwartet vom Etikett her, dass es eher so ein Radler ist, ja. Statt halt mit. Ist kein Radler. Aber es ist wirklich ein. Kommt. Ist ein sehr, alkoholfreies Bier vor allen Dingen. Mit einer leichten. Einer ganz leichten tropischen Note drin, ja. Einer ganz leichten tropischen Note. Ja. Und eigentlich, vom Etikett her erwartet man es nicht, aber von der Flasche her erwartet man es, weil es eine Bierflasche ist. Ja. Und das nächste, was wir haben, und deshalb ist es eigentlich ein ganz guter Kontrast, das ist tatsächlich eine Limonadenflasche. Ja. Das ist eine Limonadenflasche in Weiß und dann da ist halt so ein rosa Getränk drin. Da denkt man, das ist Rhabarberlimonade. Steht auch ganz drauf, steht auch deutlich drauf, Hard Made Rhubarb Crush. Dann denkt man jetzt nicht an Bier. Ja. Steht also auch 0,0%. Ja. Und steht ja Mix of Lemonade und Non-Alt Bier. Ja. Also muss man auch sagen, vielleicht auch vom Auftreten her, man merkt jetzt dieser, was wir jetzt als zweites trinken, nennt sich Hard Made, ist natürlich schon eher modern, jugendlich irgendwie gestaltet, die Flasche, also sieht sehr fancy aus. Ja, bunt und das Etikett ist auch bunt und da sind auch so Rhabarber-Sachen abgebildet, das ist insgesamt auch sehr modern gestaltet. Ja, das ist auch, da ist nochmal das Symbol von Hard Made ist ein Haar und das ist so ein Escher. Ha, also wie die Bilder von dem niederländischen Künstler Escher, wo oben und unten nicht so richtig klar ist, wo halt so eine optische Täuschung in dem Haar ist. Also auch das ist sehr schön gestaltet. Und wenn man es eingießt, sieht es auch beim Eingießen sehr limonadig aus, weil es sehr klar ist und so rosa und der Schaum ist auch kein richtiger Bierschaum, sondern eher so ein Limonadenschaum, leichter Limonadenschaum. Ja. Und wenn man daran riecht, riecht es auch limonadig. Und wie gesagt, Rhubarb Crush, also man denkt nicht an Bier. Also jetzt bin ich gespannt. Ich nehme mal einen Schluck. Ja, ich bin auch mal gespannt. Farbe ist definitiv rosa. Rhabarber ist in der Nase auf jeden Fall vorhanden. Aber nicht. Normalerweise, wenn du so ein Rhabarber-Getränk nimmst, ist mit dieser Rhabarber immer sehr süß. Hier sieht er eher so ein bisschen herber aus. Also mit der Nase. Das probiere ich mal. Oh, aber schmeckt nach Limonade. Mm. Aber schmeckt sehr gut. Schmeckt wirklich sehr gut. Also zum Schluss merke ich so der leichte Biergeschmack kommt durch. Aber am Anfang ist es sehr leicht. Am Antrunk ist es Limonade, würde ich sagen. Genau das Gegenstück von dem, was wir gerade hatten. Das gerade war Bier mit so einem ganz dezenten Fruchtgeschmack und hier haben wir Limonade mit so einem ganz dezenten Biergeschmack am Ende. Und eigentlich sehr angenehm, weil es da so schön feinperlig ist. Ja. Es ist überhaupt nicht süß. Nee. Also es ist, also müsste man mal nachgucken, wie viel Zucker es enthält. 4,5 Gramm. Das ist gar nicht viel. Also nicht viel, also unter einem Zuckerwürfel. Ja. Und also es trinkt sich wirklich gut. Auch sehr erfrischend. Ja. Es ist auch nicht, Rhabarber ist ja manchmal sehr sauer. Ja. Finde ich hier auch nicht. Es kommt hier nicht zu sauer rüber. Aber erfrischend. Ja, also ich finde es auch. Also ein tolles Getränk. Tolles Getränk. Man merkt auch diese Feinperligkeit. Es bleibt doch so ein weißer Schaum obendrauf, wenn man ein bisschen das Glas schwenkt. Ja, ja. Entwickelt sich wirklich das sehr, sehr feinperliger Schaum obendrauf und setzt sich auch nichts ab. Also scheinbar ist es komplett das Rhabarber hier eingearbeitet. Also man hat jetzt auch nicht irgendwie, dass man was an Frucht absetzen oder sonst irgendwas hat. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut. Was sagt denn so die Community eigentlich dazu? Die Kollegen von Untappd. Ja, müssten wir mal gucken. Also das ist vielleicht das, was am wenigsten bei Untappd zu finden ist, weil es ja so limonadig ist. Ich glaube das auch. Das erste könnten wir dann vielleicht eher, das kann man dann auch noch nachschauen. Also jetzt gebe ich erstmal das ein, weil wir gerade dabei sind. Untappd. Und das heißt Hardmade. Genau, Hardmade gehört zu einem der größten polnischen Bierfirmen. Die haben also nicht nur Hardmade unter Vertrag, sondern auch ganz andere Biere. Tiske, Dembowe, Peroni, Kossel, dann Hardmade, dann Wojak, dann auch ein holländisches Bier oder glaube ich, ist es ein belgisches Bier? Grolsch ist, glaube ich, holländisch, gell? Mhm. Das, Moment. Grolsch ist, glaube ich, nie belgisch. Belgisch, genau, belgisch. Dann haben sie Lech, das haben wir ja später auch nochmal da. Dann Reds, dann Pilsener Urquell gehört dazu. Oh. Jubr gehört dazu. Captain Jack, was ist ein Captain Jack? Das kenne ich da auch irgendwo her. Was? Ah, nee, das ist was anderes, was ich meine. Okay. Und dazu gehört noch, noch eine Firma. Und ganz interessant ist, dass die ganze Firma gehört wiederum einem japanischen Bierhersteller. Und zwar Ashaya Bier. Ist also eine relativ große Brauereikonzern in Sitz in Japan. Und die haben diesen großen Brauereikonstrukt irgendwann 2017 oder so gekauft. Mhm. Also auch ganz interessant, dass es da hinten dran auch ein Riesenkonzern ist. Ja, aber sehr gut, finde ich. Also finde ich wirklich gut. Ja, ich finde es auch. Und, die Marke sehr modern, sehr, sehr spielerisch, sehr interessant. Guck mal, die erste Flasche, auch immer so ein Unterschied, waren 500 Milliliter. Diese Rhabarberscholle oder Rhabarberbier, was wir gerade getrunken haben, hat 400 Milliliter. Fällt kaum auf von der Flaschengröße her. Mhm. Natürlich ist die Flasche etwas schlanker, aber nur 400 Milliliter drin. Mhm. Ich kann mir gerade die Details nicht anzeigen, doch jetzt schon. Gerade habe ich. Was ist denn da jetzt? Also ich wollte gerade sehen, wie die Community abgestimmt hat. Ja. Und das kann ich jetzt gerade nicht mehr, nachdem ich meine eigene Wertung eingegeben habe. Das gibt's doch gar nicht. Mhm. Doch, jetzt hier. 2,91 ist nur die durchschnittliche Bewertung bei über 200 Bewertungen. Mhm. Das finde ich eigentlich zu wenig. Also ich habe ihm sogar über 4 gegeben. Das war Barbara, meinst du? Ja. Mhm. Und was wird mit der ersten Variante, die wir getrunken haben, das Mango Ale? Gucken wir mal. Aber 2,91 finde ich relativ schwach, weil bei Untappd die Leute eigentlich immer sehr kritisch sind? Nee, weniger kritisch sind. Okay. Also im Gegensatz zum Bier, zum Wein, zur Wein-App, wo die Leute immer sehr kritisch sind, finde ich halt die Bierleute eher enthusiastisch. Mhm. Oh, da haben wir es. Ja, das ist 3,32, das Mango Ale. Okay. Das kommt also besser an. Finde ich aber nicht so gut. Na gut, vielleicht weil es mehr bieriger ist. Weil es mehr bierig ist. Ja. Das ist schon nachvollziehbar, warum die Allgemeinheit da so drauf abfährt. Ja, kann man schon verstehen. Aber wie gesagt, ich find's eigentlich eher unspektakulär, weil es einfach nicht fruchtig genug ist. Ja, und wenn, dann eher Passionsfrucht beinhaltet. Ja, und auch hier bei Untappd, die ganzen Bewertungen. Mango, Fruity, Tropical, Citrusy, Passion Fruit, finde ich alle nicht angemessen. Mhm. Nee, das ist eigentlich. Ja, wie gesagt, also das andere finde ich besser. Tja. Lass uns mal die nächste Überraschung aufmachen. Ja, also das war jetzt wirklich sehr überraschend, weil es auch sehr unterschiedlich war. Ja. Also, das nächste ist unser Iced Tea IPA. Genau, bin ich mal gespannt, was ich da zu erwarten habe. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ups. Wieder eine bierige Flasche. Du musst die Flasche mal ein bisschen beschreiben. Ich muss nämlich erstmal hier das noch austrinken. Mhm. Und dann noch ein bisschen durch Wasser nachspülen. Ja, das ist ganz interessant. Das ist der im Süden Polen gelegte Ort, der quasi an die polnisch-tschechische Doppelstadt, Tschechien, quasi, ja, also liegt da quasi. Und die haben auch noch eine Brauerei direkt auf der, quasi in dieser Doppelstadt. Und ja, ist wohl auch schon sehr, sehr lange Brauerei dort, also seit vielen, vielen hundert Jahren. Und ich bin mal gespannt, wie es. Wie heißt denn die Stadt? Das hast du noch gar nicht. Deutsch Teschen heißt sie. Ah, ja. Mhm. Und Polnisch? In Polnisch Tschechien. Genau, und jetzt haben wir halt von der Tschechien Brauerei von 1846 jetzt hier das sogenannte Iced Tea IPA mit Limone und Earl Grey. Und genau, ist wohl ein nicht gefiltertes Bier, weil steht auch drauf, dass es naturalner ist. Und ich bin mal gespannt, wie das so schmeckt. Schäumt schon mal etwas mehr. Riecht auch irgendwie undefinierbar. Ich finde, die Zitrone kommt durch. Ja, die Zitrone kommt durch, aber man weiß nicht genau, was man da trinkt. Es wirkt so. Sieht so ein bisschen aus wie Apfelsaftschorle, naturtrüb von der Farbe her. Es ist wirklich nicht gefiltert. Ja. Oh. Oh. Interessant. Im Geschmack kommt richtig der Earl Grey durch. Ja, also Earl Grey kommt durch. Mit dieser auch trockenen Note, wenn so ein Earl Grey zu lange gezogen hat, gell? Und der setzt sich dann so ein bisschen auf der Zunge ab und genau diesen Effekt hat man durch den Earl Grey. Ja. Aber zum Schluss kommt dann noch leicht die Zitrone hinterhergeschoben, dass das Ganze wieder sehr erfrischend ist. Ja, und es hat auch so eine bittere Note, die kommt wahrscheinlich durch den Hopfen. Und die bleibt auch. Also es hat dann tatsächlich auch noch so einen Nachgeschmack. Ja, ein sehr interessantes Getränk. Also muss man wirklich sagen. Ich guck, was die Webseite dazu sagt, was die da beschrieben haben zu diesem Getränk. Das hat so eine interessante. Das ist wirklich super interessant mit dieser Zitronen- und Earl Grey-Note. Also, wir haben den trockenen Indian Pale Ale Limettensaft und Earl Grey, hinzugefügt. Eine zitronig, herbes IPA mit unaufdringlicher Bitterkeit, durch leichte Süße ausgelegt wird. Das perfekte Bier für warme Tage. Ja, stimmt. Es hat eine sehr erfrischende Note. Ja. Also die Limetten schmeckt man auch richtig durch. Also Limetten, ja, Earl Grey, ah, das ist schon ein tolles Getränk. Also das finde ich, also ich habe ja immer viel auf das Reinheitsgebot gehalten, aber diese Getränke, also das Rhabarber-Ding fand ich toll. Ja. Das finde ich eigentlich auch sehr gut. Also ich finde es auch sehr gut. Ich mag diese, ich weiß nicht, ich habe am ersten Mal gedacht, so naja, so ein Earl Grey in einem Bier, wie kann das schmecken oder wie kann ich das vorstellen? Ich war sehr skeptisch, aber ich finde es sehr gut, weil dadurch diese leichte Teenote, diese Bitterness von dem IPA so ein bisschen übertüncht. Dadurch ist es nicht ganz so krass herb, obwohl es wirklich auch ein herbes Bier ist. Also darf man nicht jetzt verwechseln. Das ist jetzt nicht irgendwie was wirklich jetzt super, super süß ist. Also das Rhabarberbier vorher war bedeutend süßer, obwohl es auch nicht süß war. Ja. Man sieht, auch unten hat sich es auch ein bisschen abgesetzt. Also scheinbar die Zitrone oder Earl Grey. Also ist, das kannst du noch mal ein bisschen schütteln. Das, ja, ich probiere das mal ein bisschen. Vielleicht nicht bei den anderen habe ich ja sehr darauf geachtet. Bei dem habe ich jetzt nicht so sehr darauf geachtet. Ich habe ja, als ich sie ins Eisfach gelegt habe, probiert auch ein bisschen zu bewegen, dass man sich ein bisschen noch gucken wir mal, wie es jetzt ist. Ja, jetzt kommt die Zitrone für mich stärker durch. Schauen wir mal. Auch von der Flasche her sind wir 0,5er Flasche. So eine Bierflasche, die so ein bisschen der ersten Bierflasche in der Form ähnelt. Mit so einem fruchtigen, also ansprechenden Etikett, wenn du mal drauf guckst, ist so dieses, das so ein, ja, so ein Glas ist abgebildet, da sieht man halt so ein bisschen eine Limette drauf, ein Eiswürfel und so ein paar Blätter, die da reinfallen. Ich würde sagen, das sind die Teeblätter vom Earl Grey. Und ist auch wirklich sehr, sehr aufwendig gestaltet. Die Flasche an sich oder das Etikett an sich hat so eine leichte Riffelung, also es ist ein bisschen nicht ganz glatt, sondern es ist wirklich hat so eine Struktur drin. Und was auch sehr interessant ist, der obere Abschluss des Etiketts ist so eingezackt. Das heißt also auch, da hat man nicht einfach einen geraden Abschluss vom Etikett gemacht. Ja, und dann ist ja nochmal dieses Brauereilogo sticht ja nochmal raus. Das geht ja über das Etikett hinaus. Genau, richtig, ja. Also es fühlt sich auch toll an. Also vom Handgefühl ist es echt super. Mhm. Und 500 Milliliter. Ist schön gemacht, das Etikett. Also nicht ganz so modern natürlich wie die ersten beiden. Aber im Regal sieht es mit diesem blauen Logo und dann greift man schon gerne zu. Greift man schon zu. Also sieht echt wirklich sehr ansprechend aus. Nein, ich finde auch, das ist. Es passt auch. Es ist ja blau-grün, was ja schon mal eine seltsame Farbkombination ist. Aber es ist halt so, dass das Grün auch mit diesen Blättern und man sieht ja auch so ein bisschen das Glas mit der Limette und so, das passt. Das passt zu dem Getränk. Und am Ende geht das Blau, das Grün ja in das Blau über. Also es geht so, das verläuft so von Gelb oben bis Blau unten über Grün. Und finde ich eigentlich sehr, ja, das ist schon ein richtig schönes Etikett. Die Flasche ist so ein bisschen bierflaschenmäßig, so wie auch bei Mango Ale schon. Aber das Etikett ist einfach richtig schön. Ah, jetzt sehe ich auch dieses Brauerei-Logo. Das ist nochmal anders. Das ist ganz glatt. Das sieht fast aus wie draufgeklebt. Ist aber nicht. Aber das ist auch nochmal interessant. Wenn du mal guckst. Ja, die Struktur von der Schrift, auch das IPA ist naja, auch. Naja, das Brauerei-Logo ja. ist ganz glatt. Aber das auch andere ist rau. Aber auch das Iced-Tea IPA ist auch ganz glatt gemacht. Mhm. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, das Etikett. Aber das da haben sie richtig Aufwand betrieben. Ne? Aufwand betrieben. Ist richtig schön. Ja. Aber das hat was. Also da kann man schon allein für den Aufwand und der Geschmack ist auch toll. Genau, finde ich auch. Also sehr interessant. Untypisch. Mhm. Aber wirklich interessant. Ja, sehr komplex. Ja. Da sind diese Earl Grey-Noten, die Zitrusnoten. Also Earl Grey ist ja durch das Bergamott auch Zitrus. Und dazu eben noch so ein bisschen Biergeschmack. Also das ist wirklich geschmacklich sehr komplex, aber eben auch nicht süß. Ja. Du sagtest ja schon, dass das der gar nicht süße Rhabarber-Trank da viel, viel süßer wirkt. Ja, genau. Also das wirkt gar nicht süß. Ja. Also es ist wirklich so ein herbes Getränk, was man vielleicht auch gut zum Essen trinken kann oder eben auch für sich, aber hat nichts mit Süße zu tun. Ja. Obwohl er wahrscheinlich auch Zucker enthalten ist. Wollen wir mal gucken. Das muss ja angegeben sein. Nee. Steht nur die Inhaltsstoffe in der jeweiligen Reihenfolge. Und da ist gar nicht Zucker erwähnt. Tja. Auf der Homepage, ob da irgendwas steht nochmal. Aber natürlich, ich meine, Zucker wird enthalten sein. Also Xylitol ist, glaube ich, ein Zuckerersatzstoff. Aber es sind hier, es ist ja Zitrone drin und es ist Grey Tea drin. Also ich gucke hier Tusch. Also Zucker, 1,1 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Ja, ja, und eben weniger als 0,5% Alkohol. 17 Kilokalorien, 100 Milliliter ist auch wenig. Ja. Also ist fast schon ein Diätbier. Ja, naja, das kannst du wirklich konsumieren. So, wir hatten es ja gerade gesagt, wir sind jetzt gerade an der deutsch-tschechischen Grenze. Jetzt haben wir einen, Anführungszeichen, Fehlgriff getan und haben auch noch ein tschechisches Bier mitgenommen, alkoholfreies. Also das war die polnisch-tschechische Grenze. Genau, polnisch, genau. Jetzt sind wir richtig in Tschechien. Genau. Haben wir beim Eingreifen nicht gemerkt. Genau, haben wir aber zugegriffen, weil hier, was wir jetzt als nächstes trinken, ist Lit, also Litovel, würde ich sagen, oder Litovel, Bier mit Pomelo. Geschmack und hat auch alkoholfrei wieder. 0,5er Flasche und ich bin mal gespannt. Wir haben es mal jetzt eingeschenkt. Das sieht von der Flasche eher aus wie eine traditionsfreie Bierflasche, wo sie den unteren Teil abgetrennt haben, um dann quasi das moderne alkoholfrei zu bewerben. Stimmt, ich finde, das sieht, so ein bisschen als Fremdkörper aus. So ein klassisches Etikett, wirklich so Traditionsetikett und dann unten dran so angeflanscht, dann die Geschmacksrichtung. Ja, unten steht das Kleingedruckte ist tatsächlich tschechisch. Wenn man nur Spiva am Ende liest, denkt man, es sei polnisch. Ja. Aber es steht vorne Oswiejczy und das ist offenbar tschechisch. Naja, schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. Also es ist wirklich eine typische Bierflasche und wenn man einschenkt, wirkt es auch wie so ein leicht rötliches Bier, Bier mit dem typischen Bierschaum. Also in der Nase ist aber eher... In der Nase merkt man sofort das den Pomelo. Genau, richtig. Ich darf ja eigentlich kein Pomelo zu mir nehmen. Als Blutdruckpatient, du auch. Ich auch. Ah. Ah. Mhm. Auch interessant. Interessant. Biernote kommt erst wieder zum Schluss, also ähnlich wie bei dem Rhabarber. Am Anfang kommt wirklich eine leichte Pampelmuse-Note. Mhm. Und dann zum Schluss kommt eine Biernote und die ist auch relativ herb im Abgang. Mhm. Ja. Ja, sehr interessant. Also erst merkt man die Frucht und dann kommt aber tatsächlich das Bier durch. Ja. Also ganz interessant. Also ich glaube, bin jetzt auch davon überzeugt, dass so Frucht und Bier durchaus sich gut ergänzen. Ja. Was mich ein bisschen irritiert ist, so dieses, das Bier hat ja eher so diesen rötlichen Charakter, also eine rötliche Farbe. Auch, sieht ja, auch unverrückt aus. Ja, stark rot. Ja, aber es gibt, meine Pomelo, die ich jetzt so dran denke, ist eigentlich vom Fruchtfleisch her eher zitronisch, also eher so heller. Darum bin ich ein bisschen irritiert, dass es so rot ist, aber sie zeigen ja auch auf dem Etikett, dass es scheinbar, vielleicht ist es auch die Sorte. Es gibt verschiedene Sorten. Genau, ich glaube auch, es ist eine Sorte, die wirklich wo als Fruchtfleisch sehr rotes Fruchtfleisch hat, weil die ist auch hier abgebildet, also eine sehr, sehr grüne Hülle oder grüne Haut und dann eine wirklich sehr rote Frucht und dadurch kommt es so ein bisschen in diese Richtung. War auch sehr interessant. Ja, super. Also, ja, kann man wirklich auch gut trinken. Also wirklich auch so einen erfrischenden Charakter, hat so einen erfrischenden Charakter und auch wirklich, weil sich die Beimischung des Biers wirkt es auch nicht so süß. Ja. Wirkt süß als das Getränk davor, so müsste man jetzt mal gucken, wie viel Zucker es hat. Oh, das ist so klein gedruckt. Also 35 Kalorien auf 100 Milligramm steht hier auf der Homepage. Mhm. Aber. Ja, das tut mir wirklich leid. Doch, 6,6 Gramm Zucker. Okay, also doch schon relativ viel als Vergleich zu dem Rest, was man getrunken hat. Naja, gut, aber auch ungefähr ein Zuckerwürfel auf 100 Milliliter, was jetzt auch nicht so viel ist. Mhm. Ja, schon ein interessanter Geschmack und auch wirklich gut trinkbar. Eine gewisse Komplexität, es hat einen gewissen Nachgeschmack. Ja. Also es hat alles, was man eigentlich für ein gutes Getränk braucht. Also ich glaube, man kriegt auch diesen Pomelo-Geschmack ja auch vielleicht mit einem Hopfen auch hin, also mit so einem speziellen Zitrushopfen. Aber ich glaube, das aber wirklich mit diesem Fruchtanteil macht es einfach harmonischer. Also man merkt auch am Anfang diese Fruchtigkeit und zum Schluss dann wirklich diese schöne Biernote, die auch relativ herb ist. Also es ist schön, wirklich schön. Ja, finde ich auch. Also es ist wirklich ein schönes Getränk. Also in mehrfacher Weise wirklich ansprechend und ja, komplex auch. Also das ist ja immer das Schöne. Man will ja nicht einfach jetzt irgendwie ein Getränk, was einen süßlichen Geschmack hat, sondern man will ja auch so ein bisschen die Herausforderung haben. Und hier ist tatsächlich eine Komplexität drin, die ihresgleichen sucht. Also es ist wirklich gut. Also kann man wirklich nicht meckern. Hast du mal geguckt, was die Community dazu sagt? Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so gut ankommt, weil die Biernote einfach zum Schluss erst kommt und nicht am Anfang. Gucken wir mal. So. Hier ist die... Das kann man ja erst zum Glück alles sehr schön. So. Litovel Pomelo. Gibt noch kein Bild, aber 3,0 und fast 400 Bewertungen. Das ist eigentlich super. Dann mache ich jetzt gleich nochmal ein Foto davon. Also wie gesagt, ich finde jetzt im Vergleich zu allen anderen das Etikett nicht ganz so gelungen. Aber wie gesagt, ich finde, da haben sie einfach das klassische Bieretikett genommen und ein Stück abgeschnitten und dann in ganz modern quasi die Frucht hinzugefügt. Und es wirkt nicht so stimmig. Also entweder hätten sie das komplette Etikett redesignen müssen in diesem modernen Design, was sie quasi im unteren Teil benutzt haben. Oder sie hätten den unteren Teil quasi besser einbinden müssen in das klassische Etikett. So finde ich, das ist einfach, also wenn man sich die anderen anguckt, da gibt es ein Konzept und hier sieht es aus so, oh Mist, wir müssen da was dran flanschen. Und also gefällt mir gar nicht. Das ist wirklich zum Vergleich auch nicht optimal gemacht. Aber dafür sieht man, ist das Bier wirklich lecker und die Kombination wirklich hervorragend. Interessant zu dem Bier davor, Iced Tea IPA von Tschechien. Da habe ich das habe ich auch gerade gesucht mit dem Barcode und der Barcode hat zwei Getränke, nämlich Iced Tea IPA und Iced Tea IPA Best Alcohol Love, also das Alkoholische, das Nicht-Alkoholische haben wir den gleichen Strich gehabt. Okay. Das kann ja nur zu Verwirrung kommen. Das ist schlecht eigentlich. Das hatte ich ja mal mit so einem zuckerreduzierten und zuckerfreien Tonic, wo das immer den gleichen Strichcode hatte und deshalb kam das immer falsch bei mir an. So. Mache ich da mal ein Check-in. Also 3,25 hat das. Okay. Aber ich finde, also ich finde das noch besser. Den Iced Tea fand ich besser als 3,25. Mhm. Und da werde ich eine bessere Bewertung geben. Also wirklich, also bis dato, muss ich sagen, war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, oh nee, geht gar nicht. Hat also bis dato alles sehr, sehr interessant geschmeckt. Ja, ich vermute, dass die Untappd-Leute halt wirklich auf normales Bier fixiert sind. Wenn sie solche Mischgetränke bekommen, ist erstmal, dann sagen sie, weiß ich auch nicht. Aber ich finde, eigentlich hat das was. Also, ich wäre ja auch skeptisch gewesen. Ja. Bevor wir gesagt haben, wir machen das. Ich gesagt, naja, das ist irgendwie, das ist so ein bisschen wie Alkopop, aber das ist eigentlich gar nicht wie Alkopop. Das sind Getränke, die halt ein bisschen halt komplex sind. Und es gibt ja oft, wie wir ja gerade gesehen haben beim Iced Tea, auch eben alkoholische Varianten. Wobei ich sagen muss, eigentlich passt die alkoholfreie Variante besser. Weil das ja in Richtung Limonade geht. Ja. Das kann man also auch mal Kindern zu trinken geben und dann ist es auch nicht so süß. Also das ist eigentlich eine gute Lösung. Ja. So, jetzt sind wir bei dem Lech Free Activate Hydrate Mango Zitrone. 0,0 steht da noch drauf. Wo kommt das her? Was ist das? Lech ist eine ziemlich große Brauerei, gehört auch wieder zum Komprimadat, was ich gerade gesagt habe, zu KP quasi. Und ich muss mal gucken, wo eigentlich die Lech-Brauerei herkommt. Ich glaube, die kommt aus welchem Teil von Polen? Es steht leider nicht drauf, wie viel Zucker. In Poznań, aus Posen. Also. Steht leider nicht drauf, wie viel Zucker es enthält. Ich gucke mal auf die Homepage. Die Flasche ist sehr schön. Sehr modern. Eine grüne Flasche mit so einem Grifffeld an der Seite. So. Ja, da ist so geriffelt, damit sich da Hand rutscht, also mit extra Grip. Und da ist es auch so ein bisschen schmaler. Ja, so ein bisschen tailliert, die Flasche. Also 5,4 Gramm Zucker hat sie auf 100 Milliliter. Naja, eine sehr schöne Flasche. Sehr modern gehalten. Grünlich so. Genau, das sieht wirklich aus wie so ein Sportlergetränk, so ein bisschen so. Mhm. Active Hydrate, das ist so ein bisschen vermarktet so ein bisschen, das ist was Hydrierendes. Es hat Bierschaum. Ja. Es ist aber von der Farbe her sehr hell. Natürlich und auch nicht gefiltert. Naturtrüb. Und jetzt, man riecht sofort die Mango. Mhm. Und es schmeckt auch so. Ja. Das schmeckt jetzt endlich mal nach Mango. Ja. Im Gegensatz zu dem anderen. Es schmeckt tatsächlich nach Mango und Zitrone. Ja. Und dann kommt so ein bisschen das Bier auch durch. Also wie so ein bisschen entzuckerte Limonade. Ja. Also ist schon schön. Also das ist tatsächlich ein erfrischendes Getränk, auch für den Sommer, und ist eben nicht ganz so süß. Aber ich finde, wenn du sagst Zucker, ich schmecke so ein bisschen irgendwie so einen Zuckerersatzstoff drin. Da ist irgendwie, oder es ist die Mango vielleicht. Das müsste draufstehen, aber ich glaube, nee. Oder ist es vielleicht die Mango, die so ein bisschen danach schmeckt? Naja, es ist Stabilisator ist drin. Natürliches Aroma, Hopfen. Aber da ist gar nicht, da sind tatsächlich irgendwie solche Elektrolyte noch dabei. Mhm. Das macht es vielleicht. Aber Zuckerersatzstoff, nee. Nee, gell? Nee, also von daher, das ist nicht der Punkt. Das sind vielleicht die Elektrolyte, die beigefügt wurden oder. Aber ich finde, das schmeckt gut. Es ist wirklich sehr erfrischend. Das ist, ich finde, von allem, was wir jetzt getrunken haben, am wenigsten bierig. Ja, man schmeckt die Elektrolyte. Das hat noch so einen leichten Salz. Genau, das ist es. Das ist es, ja. Aber ein tolles Getränk. Mhm. Das hat sogar so ein bisschen. Das geht fast, wenn man es ein bisschen länger auf der Zunge zergehen lässt, sogar so ein bisschen Richtung Banane. Mhm. Obwohl die Fruchtaromen tatsächlich nur Mango und Zitrone sind. Ja. Aber sehr interessant. Mhm. Sehr schönes Getränk. Das kann man. Das trinkt sich super weg. Das trinkt sich super weg, genau. Gerade für den Sommer das Richtige. Und ich finde halt am wenigsten von allen, wie gesagt, bis dato, am wenigsten Biergeschmack mit dabei. Das ist ein bisschen schade. Ja. Es ist aber doch noch dezent da. Es ist dezent da, also aber am wenigsten. Ja. Es ist tatsächlich auch so. Ich weiß nicht, das Rhabarber-Ding hat noch weniger Biergeschmack, finde ich. Ich finde, ganz zum Schluss merkt man halt auch die Zitrone und leichtes Bieraroma. Mhm. Das ist so ja, ganz zum Schluss noch da. Und ich finde, der Nachgeschmack ist relativ lang. Mhm. Also die Zitrone oder der Biergeschmack, der hält sich richtig lang. Das stimmt. Da bleibt was vom Geschmack. Ja. Muss man nicht immer nachtrinken. Nee, interessante Entdeckung. Das ist auch sowas. Das ist ja quasi von den Bieren, was wir jetzt haben, so mit das Massengetränk. Das ist ja, Lech ist wirklich, verkauft viel in Polen, ist eigentlich einer der großen Hersteller, der ist quasi überall vertreten. In jedem Späti, Żabka und Co. gibt es das überall. Das ist also, das ist schwierig in Polen unterwegs zu sein, ohne irgendwo ein Lech zu finden. Mhm. Und ich dachte, naja, es wird so das Massenbier sein. Das wird vielleicht vom Geschmack her eher nicht so auffällig sein, aber ich finde, das ist total lecker. Also, und du sagst es, diese leichte, salzige Note, diese Elektrolyte-Geschichte, das ist echt super interessant. Ja, finde ich auch. Das ist wirklich sehr interessant. Und es taugt mir auch, weil ich so eine süße Limonade nicht trinken würde. Aber sowas will ich trinken. Mhm. Das ist nicht bitter, das ist nicht süß, das ist eigentlich genau richtig. Ja, hat einen schönen Geschmack, also ist auch rund, finde ich, vom Geschmack her. Es ist nicht zu viel von allem, sondern es ist wirklich sehr ausbalanciert. Ja, das ist ja das Schöne, dass es halt eine gewisse geschmackliche Komplexität hat. Ja, das ist kein billiges Getränk, sondern das ist einfach was, wo man sagen kann, meine Güte, hier haben Leute sich Gedanken gemacht und das schmeckt einfach ganz außergewöhnlich. Mhm. Das kann man auch als Alternative, also wenn man jetzt Bier trinkt, irgendwo ausschenken, ohne dass man irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss, weil das auch die Komplexität eines Bieres einfach mitbringt. Naja, genau, aber wenn du in die Kneipe gehst, das ist auch immer das Problem. In die Kneipe gehst, du willst keinen Alkohol trinken. Ja. Dann hast du doch nichts. Und das sind mal Angebote, ja, jenseits der Apfelschorle. Ich meine, du kannst, du willst ja nicht immer Apfelschorle, ja, trinken. Ja. Und du willst auch nicht dauernd so süße Limonaden trinken. Ja, ja. Weil das ist der viele Zucker, das ist doch nichts. Und das ist mal wirklich ein gutes Getränk, ja, was schön schmeckt und was auch wirklich, was man gerne trinkt. Da braucht man jetzt auch keinen Cocktail oder so, das kann man einfach so trinken. Genau, machst ein schönes Bierglas rein, kannst du mittrinken. Ja. Sieht auch optisch sehr gut aus. Also wird man nicht direkt sehen, oh, trinkst du alkoholfrei, gut, beim Rhabarber vielleicht schon. Aber beim Rest, würde ich sagen, von der Farbe her. Sieht nach Bier aus, ja, ja. Sieht nach Bier aus, schäumt wie Bier. Und dann kann man problemlos da mittrinken, ohne dass es irgendwie großartig aufhört. Genau. Ja, dann. Willst du mal gucken, was die Community sagt zu dem? Ach so, die Community, das müssen wir noch unbedingt, das stimmt schon. Das ist wirklich auch ein so interessantes Bier. Ich glaube, Lech waren, glaube ich, auch mit die ersten in Polen, die diese alkoholfreien Biere auch so hergestellt haben. Ich glaube, die waren relativ weit vorne. Ich glaube, die sind da früh auch in der Entwicklung relativ groß dabei gewesen. Und also ich kann mich erinnern, so die ersten, die ich gesehen oder wahrgenommen habe, war von Lech. 2,88 bei 519 Bewertungen. Ah, das ist, hätte ich besser bewertet. Ja, ich würde es auch besser bewerten. Wird denen nicht bierig genug sein, glaube ich, gell? Das ist es, ja. Aber schade eigentlich. Müssen wir mal drüber stehen über das Bierige. Und ja. Ja, dann kommen wir zu unserem letzten. Genau, jetzt kommt eins von der Fortuna Brauerei. Das hatten wir ja auch letztes Mal mit dem Schwarzbild. Genau. Und zwar eine Sorte, die fand ich sehr interessant, weil ich die Frucht an sich auch sehr mag. Und zwar Mirabelle. Mirabelle, ja, bin ich gespannt. Ist jetzt quasi Fortuna, Mirabelle ohne Alkohol. Genau, und Mirabelle ist ja auch von an sich vom Geschmack her so ein bisschen süß-säuerlich. Also jetzt nicht eine, sehr bierig wieder. Genau, sehr viel Schaum. Sehr viel Schaum, genau, bei mir auch. Und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Weil ja, ich die Frucht halt mag und darum dachte ich, lass uns das mal probieren. 3,14, sagt die Community. 4,9 Gramm Zucker, nur so als Hinweis. War nicht viel. Geruch her schon. Sehr nach Mirabelle. Ja, sehr nach Mirabelle. Geschmacklich. Relativ süß. Relativ süß und kaum Biergeschmack. Ja, kaum Biergeschmack. Also auch jetzt im Abgang, probiere ich es ein bisschen wirken zu lassen, da kommt eine ganz kleine Hopfnote hinten noch raus, aber der Biergeschmack ist am allerwenigsten von dem, was wir bis dato getrunken haben. Ja, ja. Und ich finde auch, also mich überzeugt es weniger. Ja, ich finde es auch nicht so gut. Ich finde auch die Mirabelle kommt mir hier ein bisschen arg gekünstelt vor. Das stimmt. Die ist also, das hat ein bisschen einen künstlichen Geschmack und ja, künstlich und süß und irgendwie unecht. Ja. Und Bier ist nicht da. Nee. Ja, das Etikett ist sehr interessant. Ja, sehr. Auch sehr modern, sehr frisch gestaltet. Aber vom Geschmack her haben wir Besseres getrunken. Ja. Das ist wirklich ja, ein bisschen enttäuschend, finde ich das. Ja. Weil die anderen waren so schön, so komplex und jetzt hast du hier so ein bisschen, da habe ich das Gefühl, man wollte da irgendwie was produzieren und hat sich, glaube ich, im Aromaregal so ein bisschen vertan. Ich gucke, ob das natürliche Aromen sind oder ob das irgendwie nicht natürliche sind, warte mal. Ja. Und das wird alles irgendwie Chemie sein, aber dir wirkt es am chemischsten. Ja. Also das, nee, nicht so gut. Doch, nee. Die haben Fruchtsäfte verarbeitet. Ja. Und zwar Apfel, Pflaume, Mirabelle. Ja. Ja. Nee. Also Apfel schmecke ich nicht durch, nee, aber Pflaume könnte schon sein. Schmeckt sehr nach Pflaume. Alkoholfreies Leichtbier mit Obergärigen. Obergärig mit Fruchtsäften. Obergärig, ah ja. Das ist dann natürlich ein bisschen Weißbierart. Ja, ja. Stimmt. Das könnte sein. Naja, wir können zusammenfassen. Du nennst jetzt mal dein Lieblingsbier. Ich muss nämlich mal kurz raus. Bier wegbringen. Bier wegbringen. Da kannst du ja schon mal über dein Lieblingsbier sprechen. Dann höre ich es nicht. Dann kann ich unvoreingenommen nachher mein Lieblingsbier nennen. Ich muss mir mal alle Flaschen nochmal zu mir mal holen und nochmal kurz Revue passieren lassen. Also, wenn ich jetzt eins auswählen müsste mit dem Aspekt, es soll auch ein bisschen nach Bier schmecken, aber eine Fruchtigkeit mitbringen und eine gewisse Komplexität, dann würde ich, glaube ich, zum Eistee IPA greifen. Weil das hat quasi alles für mich. Das hat diesen Biergeschmack, aber auch diese Komplexität durch die Zitrone und den Earl Grey und auch diese herbe Nachgeschmacknote ist wirklich echt toll. Gefällt mir sehr gut. Wenn ich jetzt den Faktor Limonade eher betrachten wollte und zu sagen, okay, Biergeschmack ist mir jetzt nicht so wichtig, sondern eher diese Limonadigkeit, finde ich natürlich dieses Hardmade Rhabarber Crush super geil. Das ist echt richtig, richtig gut. Und alternativ, was ich auch sehr gut finde, muss ich sagen, überzeugt mich wirklich, ist das Lech Free Mango Zitrina, weil das halt irgendwie so ein, das ist super erfrischend, das perlt schön, das ist wirklich, das kann man, glaube ich, so ein 0,5er Flasche kann man einfach auch gut gekühlt echt super schnell runterziehen und echt gut genießen. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, also zwei Stück haben mich enttäuscht, und zwar das letzte Fortuna Mirabelka. Das fand ich jetzt echt vom Gesamten nicht gut gelungen, also auch von diesem Bieraspekt und vom Fruchtaspekt. Das erste, was wir getrunken haben, das Mango Ale, ist mir einfach zu bierig und zu wenig Mango. Und in der Mitte haben wir ja das Tschechische gehabt, das mit Pomelo. Das finde ich so, das ist so okay. Also das ist so, ja, kann man trinken, aber ist jetzt nicht irgendwie das obere oder das untere Ende. Also daher muss ich sagen, für meine Perspektive haben wir hier wirklich ein schönes Querschnitt gehabt mit wirklich zwei super spitzen Bieren, zwei super bierigen Limonaden und wirklich zwei, die halt nicht so optimal waren. Und daher bleibe ich jetzt so. Jetzt kommt noch Maha zurück. Ich bin mal gespannt, was Maha sagen wird von seinen Favorites. Ich habe das mal so ein bisschen umschrieben. Die Sorten, die ich mit dem Bieraspekt gut mag und die was ich mir quasi mit dem leichten Limonadenaspekt gerne mag. Das ist in der Tat. Also, ich nenne erstmal die ich nicht so gut fand. Ja. Und das musst du nochmal dazu. Genau. Also, nicht gut fand ich das Fortuna. Ja, hatte ich auch gerade gesagt. Genau, und ich fand auch das Mango Ale am Anfang. Hatte ich auch gesagt. Nicht gut. Auch wenn das von der Community gut bewertet ist, weil es eben doch sehr bierig ist. Genau. So, und jetzt liegt es natürlich so ein bisschen an der Reihenfolge. Das erste, was mich sehr überrascht hat, war natürlich dieses Rhabarberbier. Ja. Und das war sehr gut, habe ich auch ganz toll bewertet. Jetzt in der Zusammenschau würde ich fast sagen, das Lech Aktiv ist noch ein Ticken besser. Ja, also ich würde wirklich sagen, die drei, die mich wirklich sehr überzeugt haben, sind Lech Aktiv, Eistee IPA und tatsächlich immer noch der Rhabarber. Ja, das ist auch so mein. Das Pomelo Litove war nicht ganz so. Ich fand auch, das war so Mittelfeld. Im Mittelfeld. Genau. Das bildet das Mittelfeld und unten sind halt wirklich die beiden, die ich am Anfang ausgeschieden habe. Und dieses Topfeld ist wirklich, also ganz oben, glaube ich, tatsächlich das Lech. Und dann bin ich ein bisschen unentschieden. Das Ice-Tea IPA ist natürlich noch mal ein bisschen komplexer. Genau, das war auch so meine Zusammenfassung. Also wenn man alles zusammennimmt, ist was wahrscheinlich wirklich auf dem zweiten Platz und dann das Rhabarber, der Rhabarber-Crush auf dem dritten. Aber auch der Rhabarber-Crush ist sehr gut. Ich vergleiche die jetzt noch mal. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben ein bisschen Zeit. Also ich habe aber genau das Gleiche gesagt. Also ich finde, wenn man diese bierigen Noten haben möchte und eine gewisse geschmackliche Komplexität, geht eigentlich am IPA nichts dran vorbei, weil das ist quasi als Bier zu erkennen. Ja, das stimmt. Das ist praktisch das Mittelding genau. Zwischen Bier und Limonade. Genau. Und die anderen beiden sind für mich eher so in Richtung Limonade. Ja. Dabei finde ich das Hardmade noch mehr bieriger als das Lech. Das stimmt, das ist mehr bieriger. Ich habe es gerade noch mal getrunken und ich finde auch wirklich, also das Hardmade ist ein, also das Rhabarber Hardmade ist wirklich ein tolles Getränk. Ja. Also, aber vielleicht so ein Getränk sui generis, also das für sich steht. Ja. Weil es doch diese Biernote nicht hat. Es ist eigentlich wirklich eher so ein Softdrink-mäßig, oder? Softdrink, was durch eben den Bieranteil nicht so süß ist und nicht so sauer. Das fängt den Rhabarber gut auf. Ja. Muss halt zu Rhabarber noch was dazu tun. Mhm. Sonst ist Rhabarber zu sauer und nur Zucker ist auch keine gute Lösung. Das ist halt eine gute Lösung. Ja, der Eistee ist einfach unheimlich geschmacklich komplex. Ich finde auch, das ist also vom Geschmacklichen, finde ich das so am breitesten von allen. Ja, ja. Es hat vielleicht ein bisschen was Gewöhnungsbedürftiges. Ja, man war das erstmal so ein bisschen überrascht. Ja. Also Earl Grey und Bier. Das ist ganz außergewöhnlich. Vielleicht damit eigentlich auch als eine Art Sonderpreis verdient, weil es halt das ist, was am meisten überrascht. Ja. Also ich probiere jetzt nochmal das Lech, kann man ja nochmal gegeneinander halten. Ob Eistee oder Lech. Also der Eistee ist wirklich das irreste Getränk. Also wirklich vom was am meisten überrascht, was auch einen nachhaltigen Geschmack hat und für sich steht. Ja, aber es ist schon, also Lech aktiv, das hat schon was ganz Besonderes. Mhm. Ja. Ja, man kann die drei Getränke schlecht vergleichen. Na gut, vielleicht das Rhubarb Crush noch ein bisschen mit dem Lech aktiv. Den Eistee, den kann man nicht vergleichen. Der steht wirklich für sich. Ja, also ganz, ganz interessant. Meinst du, sowas kann in Deutschland auch funktionieren? Ja, ich glaube schon. Das Bedürfnis in Deutschland nach Getränken, die einerseits alkoholfrei sind, und andererseits aber nicht einfach nur süße Limonade, ist, glaube ich, groß. Man könnte damit wirklich was bewegen. Mhm. Also. Weil der Absatz in Polen, da ist krass. Also du siehst ja auch, was sich da auf dem Markt tummelt an Playern. Das ist ein richtig großer Stück Kuchen, was gebuhlt wird, weil das gesellschaftlich akzeptiert worden ist, dass das auch gut schmeckt und dass man da auch wirklich komplexe Dinge haben kann, die alkoholfrei und nicht unbedingt ein reines Bier sind. Mhm. Ja, ist ja auch richtig. Also ich finde auch. Also mein Gefühl ist. Das ist eigentlich genau die richtige Herangehensweise an die Trinkkultur. Mhm. Ist in Deutschland schwierig. Ja. Die Deutschen sind immer so ein bisschen bräsig und ich glaube, das kann in Deutschland nicht funktionieren, weil ich höre schon, wenn du erst alkoholfreies Bier machst, ist dann, naja, gut, mittlerweile haben wir auch ein paar gute, die auch wirklich lecker schmecken. Aber wenn du jetzt denen quasi sowas hinstellst, werden sie sagen, naja, das ist ein Radler, das ist irgendwie kein richtiges Bier, was ist das überhaupt? Ich glaube, da wird eher die Diskussion drum wird tot diskutiert, statt zu sagen, hey, man akzeptiert das als Standalone-Kategorie und kann das problemlos mittrinken, alkoholfrei, im Bierglas drin, das sieht gut aus, es schmeckt gut, ohne dass man die ganze Zeit so ein bisschen so ein Gemeckere die ganze Zeit irgendwie ertragen muss. Also wenn du da so einen waschechten Biertrinker, glaube ich, kriegst du nicht damit gecatcht. Also die sind, glaube ich, da zu verkopft. Ja. Ja, es ist in Deutschland wirklich, das, ich habe inzwischen den Eindruck, dass die deutsche Gesellschaft in weiten Teilen schon neophob ist. Ja. Und sowas jetzt, also von den liebgewonnenen Trinkgewohnheiten will man nicht abrücken. Ja. Ich habe mal eins probiert, das gibt es jetzt, glaube ich, von Krombacher, das heißt irgendwie Krombier oder Limbier. Das ist Limonade und Bier. Das ist quasi kein Radler. Das geht schon in diese Richtung. Aber das ist, schmeckt anders. Also das ist, hat nicht diese Komplexität. Das ist eher dieses Verniedlichen eines Bieres. Also wir schütten da quasi mehr Limonade hinzu, um halt das Bier irgendwie auch vom Alkohol ein bisschen runterzudrücken. Und quasi einen Radler draus zu machen, der halt weniger Alkohol hat. Aber trotzdem ist halt die Süße da. Das heißt, die spielen da halt mit ganz, ganz viel Zucker auch mit. Und das ist für mich der falsche Weg. Ja. Ja, man darf eben nicht nur vom Alkohol weg, muss man vom Zucker weg. Genau. Und das ist hier eigentlich gut gelungen. Also man könnte noch den Zucker am Ende ganz weglassen. Ja. Möglicherweise. Und ersetzen sich Zuckerersatzstoffe. Aber dass so Stück Zucker reduziert ist, ist schon eine gute Idee. Und das Limonade käme das alles nicht durch, weil man da ja deutlich mehr Zucker braucht. Also das ist schon ein interessanter Ansatz. Es ist schade, dass es in Deutschland nicht so verfängt. Also man muss auch sagen, dieses Limbenbier von Krombacher, wie gesagt, das war so das Letzte, was ich damit probiert habe, weil es halt in diese Richtung geht, hat halt noch 1,5% Alkohol, also das ist nicht alkoholfrei, sondern wirklich nur sehr stark reduziert. Na, das ist halt Radler. Genau, es hat einen Radler. Hier ist kein Radler, weil es alkoholfrei ist. Also das heißt, diese Brauereien haben ja auch alle möglicherweise das gleiche Getränk nochmal in alkoholisch. Das kann unter Umständen sein, ja. Also dann wäre es ein Radler. Und so ist halt, ja, ein alkoholfreies Radler, aber eben interessant. Und das heißt ja nicht, dass ein alkoholfreies Radler unbedingt das interessant sein muss, wenn es dann ganz viel Limonade und Zucker enthält. Und das Limo-Bier von Krombacher hat auch 4,5 Gramm Zucker, also auch schon relativ wenig Zucker, aber hat trotzdem noch den Alkohol von 1,5%. Das darf man nicht unterschätzen. Weil sie werben auch damit, dass es halt 70% Limonade ist und 30% Pilz. Und halt nicht, dass es komplett alkoholfrei gestaltet ist. Ja. Nee, also tolle Sachen und eben auch Sachen, die hier vielleicht noch sehr unbekannt sind. Wenn man das jetzt trinken möchte, wo kriegt man es denn her? Naja, also es gibt natürlich, wenn man mal wir haben ja die Links ja bei uns auf den Shownotes ja drin, man kann also nach den Namen mal einfach mal die Suchmaschine des geringsten Missvertrauens mal kontaktieren. Es gibt schon einige Shops auch hier in Deutschland, die das Ganze auch haben. Preislich natürlich kann ich jetzt dazu nichts sagen, es wird sicherlich ein bisschen teurer sein als im polnischen Einzelhandel. Ja klar, wenn aus Polen kommt. Genau, das ist halt, aber es ist, sage ich mal, auch preislich, was ich jetzt mal gecheckt habe, so zwischendurch, man gerade das Lech, das ist, glaube ich, echt preislich echt total okay. Das ist ja auch die meistgefragte, die ich so per Chat bekomme, wo man eigentlich diese Spezialitäten herkriegt. Ja, fragt mal die Getränkehändler, vielleicht auch in eurer Region. Also man sagt ja gerade bei diesem KP, bei diesem KP-Firma, die ja auch Lech und Co. und Hartmit unter Vertrag haben, das ist ja eine internationale Firma. Das heißt, es gibt sicherlich auch auf diversen Listen, wo man das auch bestellen kann. Bei den kleineren hier, Fortuna und wie sie alle heißen, wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Je nachdem, wo man in Polen ist, das ist ja jetzt so rund um die Region Posen, waren jetzt so die hauptsächlich die Biere her. Weiß mir nicht, ob ich das unbedingt jetzt in Deutschland kriegen würde, aber vielleicht lohnt sich doch mal auch mal ein Wochenende nach Polen zu fahren oder jemand, der fährt, sich da was mitbringen zu lassen. Das kann man sicherlich auch noch irgendwie organisieren. Ja, Polen ist ja auch nicht so weit, wenn man eher im Osten Deutschlands genau, richtig, ist. Ja. Oder auch in Bayern, da ist auch Tschechien nicht ja. weit. Wir haben ja nun ja ein Tschechisches dabei. Das wird man dann ja auch leicht bekommen. Es gibt halt auch hier in Berlin viele. Von Westdeutschland aus muss man mal sehen. Da wird man mit Sicherheit auch Dinge, bestellen können. Genau, es gibt ja auch Anbieter. Es gibt ja auch in, also hier in Berlin ja auch polnische Supermärkte. Es gibt auch online polnische Supermärkte. Also ich will jetzt da keine Werbung machen, aber wenn man das mal eingibt, dann gibt es auch Webseiten mit polnischen Supermärkten, wo man halt ganz normal Sachen bestellen kann. Stimmt, das gibt's auch. Also ich gucke jetzt gerade mal auf dem einen, was ich gerne mal, wenn ich was ganz Spezielles brauche, auch mal was bestelle. Ich gucke gerade mal, ob die jetzt auch wieder mittlerweile Bier haben, weil die hatten bis dato nur hochprozentigen Alkohol. Bier, ich gucke mal gerade mal so kurz mal drauf. Haben sie gerade wiederum nichts. Nee, das ist auch so ein bisschen scheinbar immer abhängig, was sie gerade so im Sortiment haben. Aber wie gesagt, es gibt einige Shops, die auch Dinge anbieten und dann auch ganz unterschiedliche Dinge, je nachdem, woher sie einkaufen und wie sie einkaufen, sind auch dann doch mal das ein oder andere, sage ich mal, Anführungszeichen Nischenbier dabei und nicht halt von den ganz großen Brauereien. Also dementsprechend gibt es da sicherlich die eine oder andere Möglichkeit. Mhm. Ja, also ich glaube auch. Und ja, ich denke, in Berlin dürfte sowieso kein Problem sein. Ja, in Berlin gibt es diverse polnische Supermärkte, wo du auch halt, sage ich mal, ein prall gefülltes Bier im Regal hast. Das ist jetzt nicht das Thema. Dementsprechend ist es nicht, also wie gesagt, ist es wirklich machbar. Ja. Also daher, wie gesagt, man kann, wenn man das möchte, kann man das auch kriegen. Und wie gesagt, das sind ja nicht, das sind jetzt keine teuren Produkte, das ist jetzt irgendwie, lass es mal vielleicht dann 1 oder 2 Euro kosten, das ist jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so teuer, dass man sagen muss, okay, das ist eine Spezialität. Na, ich sehe gerade. polnische Lebensmittel und Kaffee, polnische Feinkost. Ja. Ja, also dürfte nicht Surfgeschäfte mit osteuropäischen Spezialitäten, polnische Lebensmittelladen. Also ich sehe gerade in Berlin gibt es genug. Ja, in Berlin gibt es mehr als genug. Ja, da gibt es ganz viele. Auch im NRW gibt es ganz, ganz viele. Natürlich auch viele Polen, die in NRW wohnen. Also was ich kenne in Düsseldorf allein schon 2 oder 3 Stück, wo du hingehen kannst, die auch dann ganz gut bestückt sind mit, sag ich mal, mit den gängigen Produkten. Also das ist alles auch möglich. Also da kann man auch mal den Einzelhandel unterstützen. Guckt mal in der Region, was es da an Shops und Co. gibt. Meistens verschicken auch die Shops dann nochmal, wenn man anruft und sagt, pass auf, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt 50 Kilometer durch die Gegend zu fahren. Kannst du nicht mal 6 Flaschen Bier in den Karton stecken und dann einfach rüberschicken. Das ist also auch dann oftmals kein Problem. Bei mir in der Nähe sehe ich hier gerade. Ja, ich weiß. Da muss ich gar nichts mehr verschicken lassen, dann gehe ich einfach hin. Mhm. Das ist so eine ganze Kette sogar, die gibt es an vielen Stellen. Ja, ja, ja. Berlin. Du meinst Mixmarkt? Nee, Häusler. Häusler, ja genau, ja. Häusler klingt jetzt sehr deutsch, aber die machen polnische Weinkost. Mhm. Nicht schlecht. Also in Fußwegdistanz polnische Feinkost, das kann ja nicht schaden. Mhm. Ach, wenn man hier schon gleich das Foto sieht, dann weiß man ganz. Ah, gibt's Barst, aber ich möchte ja lieber. Jurek? Nein, ich möchte ja wieder die Kutteln haben. Ah, das ist Flatschki, Flacki. Flacki, ja. Ach, hast du eigentlich, apropos, die, hast du gegessen aus den Gläsern, die eingemacht? Ja, super. Ich habe die Gläser inzwischen alle weg. Also ich habe angefangen mit dem Flacki, dann hatte ich nochmal Flacki und dann hatte ich noch diese Bohnen. Das sind geil, oder? Die mit dem, mit der scharfen Wurst drin. Ja, ja, das ist wirklich alles sehr, sehr lecker gewesen. Und also kann man wirklich, wirklich alles rundweg empfehlen. Und man braucht es nur erwärmen, also das ist auch nochmal sehr praktisch. Man macht halt die Konserve auf, also eine Glaskonserve, also auch recycelbar am Ende, in den Topf warm machen, nach wenigen Minuten ist das warm und ess fertig und sehr, sehr lecker. Ja, ich finde es auch, also ich esse die auch sehr gerne, also kaufe ja auch jedes Mal, wenn ich da bin, immer ein paar Gläser mit ein, weil es auch total praktisch ist, mal mittags sich mal so ein Anführungszeichen Fertiggericht zu machen, was wirklich echt hervorragend schmeckt. Naja gut, schon Fertiggericht, wenn es schon fertig ist. Aber es ist ja von bester Qualität und es ist halt einfach, ja, also lecker. Nee, das ist schon eine gute Sache. Mhm. Ja, Flacki ist halt, Kuttelnsuppe ist halt nicht für jeden was. Das stimmt, aber für mich passt. Ich liebe es auch, also wenn ich sie mir bestelle, sehe ich bloß immer an meinem Tisch rumpfende Nasen und sagen, wie kann man das nur essen? Mhm. Und ich sage mir so, das ist einfach so lecker und am besten schmeckt die eigentlich die, wenn du die warm gemacht hast und dann lässt sie über Nacht stehen im Kühlschrank und am nächsten Tag, das ist die eigentlich am allerbesten. Mhm. Aber ich habe das gleiche Problem, wenn ich sie aufmache, ist sie leer. Genau, ja. Weil ich finde auch die Portionsgröße ist ideal. Das ist eine Portion, das ist genau richtig. Mhm. Ja, ja, nee, das ist wirklich sehr praktisch. Weil man einfach das aufmacht, dann warm macht und isst. Also das ist wirklich, wirklich gut. Mhm. Ja. Ja. Sind schon sehr, sehr fortgeschnitten in unseren Informationen hier. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja, dann. Also alkoholfreies Bier aus Polen ist abgeschlossen. Das heißt, wir müssen demnächst mal wieder Alkohol. Genau, wir haben noch ein bisschen Alkohol aus Polen auch noch. Ja, genau. Und da werden wir gleich mal gucken, ob wir da auch demnächst uns rantrauen. Ja. Aber Fazit ist, alkoholfreies Bier aus Polen, mit oder ohne Geschmack, kann ich empfehlen. Ja, sollte man probieren. Kann ich auch empfehlen. Kann man wirklich sehr gut trinken. Und wie gesagt, der große Vorteil, man wird nicht besoffen und die sind auch meistens mit eher wenig Zucker. Das heißt, das große Problem Zucker ist auch nicht so intensiv. Also kann man durchaus empfehlen. Probiert es einfach mal aus und sagt mal, wie es euch geschmeckt hat. Mhm. Genau. Ja. Dann vielen Dank für euch. Vielen Dank, Hackbeat. Und dann sehen wir uns. Genau, demnächst. Demnächst. Super. Also, tschüss.